zweimal Englisch mit französischem Akzent, mal mehr bei Ermin, I won't make it without you, mal weniger, aber auch noch deutlich hörbar bei Charles Aznavour. Sein She war eine Nummer 1 in Großbritannien im Juni 1974. Vor einigen Jahren kam es noch einmal heraus als Teil der Filmmusik zu Notting Hill. Und er hat es auch selbst geschrieben, der gute Charles Aznavour, das She. Jedenfalls das Lied, den Text nicht. Respekt. Noch einmal Frankreich, und zwar Lily Cube, ein Projekt aus Paris, hier mit ihrer Version eines Liedes, auch eines ganz großen Komponisten, und zwar des Brasilianers Antonio Carlos Jobim, und zwar Vous te contar, hier in der Version der französischen Lily Cube.